immer schon, würde ich vielleicht nicht sagen, aber schon länger. Also das ist tatsächlich kein absolut neues Phänomen, dass sich der Rechtsextremismus, aber auch der Rechtspopulismus sozusagen europäisiert. Ja, der Neonazismus hatte auch in der Vergangenheit viel weniger Schwierigkeiten, auch international zu operieren, weil der Bezugsrahmen, die zentrale Bezugsgröße auch des Neonazismus, die weiße Rasse ist, unter Anführungszeichen, White Power worldwide. Ja, und auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die sich für Weiße oder gar Arier halten. Während im Rechtsextremismus und Rechtspopulismus die Bezugsgröße, die zentrale Größe, das eigene Volk oder die Nation, je nachdem wie weit rechts, entweder als politische oder dann eben im Rechtsextremismus als Abstammungsgemeinschaft verstanden ist. Und das führte in der Vergangenheit dazu, dass sich die einzelnen Rechtsextremismen vor allen Dingen zwischen den Nachbarländern oder der Nachbarländer einander eher doch feindlich gesonnen waren. Es war vor allen Dingen Nationalismus, der ja dann auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Geschichte umstrittener Grenzverläufe nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, hier nicht geeignet war, dieser Nationalismus, auch in Verbindung, wie gesagt, mit Revanchismus und Ähnlichem, nicht geeignet war, um auf europäischer Ebene so etwas wie eine Zusammenarbeit, geschweige denn eine transnationale Organisation auszubilden. Und das hat sich nicht erst vor ein paar Tagen oder Wochen, ich würde sagen, das ist ein Prozess, der geht zurück mit einer längeren Vorgeschichte schon in den 90er Jahren, aber so wirklich unmittelbar auch institutionell bemerkbar war dieser Prozess ab der Jahrtausendwende, und ermöglicht wurde diese Transformation der europäischen Nationalismen, Rechtsextremismus zu einem gesamteuropäischen Rechtsextremismus durch, und das ist eigentlich eine banale Feststellung, einen gemeinsamen Feind, einen Außenfeind, und das ist je nachdem für die Rechtspopulisten, Populistinnen der Islam, für die Rechtsextremen die Muslime. Ich würde oder wie Heinz-Christian Strache, um das vielleicht auch in ein Zitat von FPÖ-Obmann, Bundesobmann, noch einmal zu verdeutlichen, wie Heinz-Christian Strache eben sagte, Zitat, wir sind europäische Brüder, weil wir nicht islamisiert werden wollen. Da gibt es also sozusagen einen gemeinsamen Bezug auf Europa durch sozusagen den Bezug auf einen äußeren Feind. Ich würde da auch nochmal nachfragen, weil Sie das ja so ein bisschen schon angesprochen hatten, dass es da ja einen Widerspruch gibt. Auf der einen Seite ist da sozusagen der Nationalismus ja im Vordergrund. Das heißt, es gibt sozusagen eine Überhöhung der eigenen Nation, und das widerspricht sich ja erstmal sozusagen so einer Art internationalen Vernetzung. Es gibt trotzdem in rechtspopulistischen, rechtsextremen Kreisen einen positiven Bezug auf Europa. Vielleicht kann man das mal sozusagen näher beschreiben. Weil ich meine, bei diesem Pegida-Aktionstag, das war unter dem Titel Festung Europa, das steckt ja auch in dem Stichwort der Verteidigung des Abendlandes mit drin, dass man sich positiv auf Europa bezieht. Was gibt es denn da sozusagen innerhalb der extremen Rechten für Vorstellungen von einem Europa, das man selber anstrebt? Ja, da ist zunächst einmal zu sagen, dass der Bezug, der rechtsextreme Bezug auf Europa auch schon älter ist und ja, zum Teil noch in den Nationalsozialismus selbst zurückweist. Vor allen Dingen nach der Wende von Stalingrad kam es ja auch innerhalb des Nationalsozialismus zu einer propagandistischen und auch demagogischen Umorientierung, ein bisschen weg von Deutschland hin zu Europa und zum sogenannten europäischen Freiheitskampf gegen, wie das der Kronjurist des Nationalsozialismus Karl Schmitt einmal formuliert hat, gegen, Zitat, raumfremde Mächte. Institutionell ausgedrückt in der Öffnung damals 43 der Waffen-SS auch für, unter Anführungszeichen, Nicht-Deutsche. Ja? Und auf diesen europäischen, unter Anführungszeichen, Befreiungskampf auch der Waffen-SS haben sich Rechtsextreme und Neonazis ja seit 45 immer wieder bezogen. Wir können sagen, dass die Beziehung auf Europa immer dann in Blüte stand, wenn man so will, wenn man eher in einer Position der Schwäche und der Defensive war. Das heißt aber auch dann, dass die Bezugnahme auf Europa dann im Lauf der 60er, 70er, 80er Jahre, vor allen Dingen dann mit der, wenn man so will, ersten größeren europäischen Welle des Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, die bezeichnenderweise von den ökonomischen Zentren Europas ausgegangen ist, nämlich Schweiz, Österreich, Norditalien, dass es hier eben vom Hintergrund dieser wiedergewonnenen Stärke der extremen Rechten Europa ja als Referenzrahmen eher bedeutungslos wird und dann eher Österreich zuerst, Frankreich zuerst, Deutschland zuerst und so weiter, eben es hier zu Nationalismus vor allen Dingen kommt und vor allen Dingen zu ja, Anti-Migrations-Rassismus, der immer Bezug nimmt auf die eigene Nation oder das eigene Volk. Ich würde aber auch sagen, dass auch in dieser Zeit, zumindest auf der Ebene der Europapolitik, auch quasi, wenn man so will, in der nationalistischen Phase des Rechtsextremismus, Europa immer eine Rolle spielte oder Europakonzeptionen, die auch unterschiedlich waren. Es war eine kleine, vor allen Dingen intellektuelle Minderheit in der extremen Rechten, die auch als sogenannte Neue Rechte bezeichnet wurde, die sich ja da auch abgehoben hat von der, wie es heißt, etatistischen alten Rechten, also etatistisch im Sinne von auf den Staat, auf den Nationalstaat positiv bezogen, die zum Beispiel ja den Regionalismus hochgehalten hat, beziehungsweise auf transnationaler Ebene die Nation Europa oder bei den eher dann reaktionären Teilen dieser neuen Rechten irgendwie ein heiliges römisches, europäisches Großreich, am besten deutscher Nation natürlich. Also da gab es verschiedene Konzepte, zum Teil miteinander in Konkurrenz, aber ich würde mal meinen, für den Rechtsextremismus sozusagen in seiner Breite und außerhalb der neurechten Theoriezirkel spielte da Europa relativ wenig oder relativ kleine, geringe Rolle. Das wird sich dann eben ändern, beginnt, wie gesagt, in den 90er Jahren mit dem Prozess von Maastricht, mit dem Weiterschreiten der europäischen Integration auch zur politischen Gemeinschaft. Und hier beginnen nun die Anstrengungen der extremen Rechten, zunächst jeweils für sich, aber dann schnell auch im Bündnis. Und das war lange, bevor sozusagen der Islam oder die Islamisierung hier ein Thema war, oder nicht lange, aber ein paar Jahre doch, und geschah oder erfolgte unter dem Label Europa der Nationen oder Europa der Vaterländer. Also ein Zurückschrauben und ein Zurücknehmen der Integration oder zumindest ein Stoppen der Integration am damaligen Zeitpunkt. Das heißt, das Beschränken der Europäischen Union auf eine reine Wirtschafts- und Verteidigungsgemeinschaft. Und in diesem Zustand ist es jetzt nicht der Erfolg der extremen Rechten, aber wir sehen, wie der momentane Zustand der extremen Rechten dieser entgegenkommt, weil genau in diesem Zwischenzustand ja kein Bündnis von Nationalstaaten oder Zusammenschluss von souveränen Nationalstaaten, aber auch kein europäischer Bundesstaat in dieser ja, Zwischenstellung verharrt die EU seit langem. Nun, es gibt nicht wenige, einschließlich mich, die meinen, dass genau in diesem Nicht-Staatenverbund, aber auch Nicht-Bundesstaat, hier sehr viele Probleme, die die EU heute hat, begründet liegen und auch die Gründe für den Erfolg der extremen Rechten in ganz Europa hier auch zu suchen sind, neben vielen anderen. Sie hatten gesagt, dass es Vernetzungsbestrebungen, internationale Vernetzungsbestrebungen der extremen Rechten, dass es das so ab den 90er Jahren so losgegangen ist und ab den 2000ern dann das verstärkter nochmal losgegangen ist. Was jetzt den Rechtspopulismus betrifft, da ist ja vielleicht das Jahr 2014 auch wichtig. Da hatte sich ja im Vorfeld der Europawahlen 2014 hatten sich da verschiedene rechtspopulistische Parteien in der sogenannten Bewegung für ein Europa der Nation und der Freiheit zusammengeschlossen. Also Front National, Vlaams Belang, FPÖ, Lega Nord und so. Solche Parteien haben dazugehört. Wenn man jetzt sozusagen nochmal auf die Gegenwart schaut und sich solche Phänomene wie Pegida und ähnliche Bewegungen anschaut, die es ja auch in anderen Ländern gibt, inwiefern kann man da sagen, dass sich diese neuen Bewegungen auch unterscheiden von so einem Parteienbündnis? Weil das sind ja Bewegungen, die sich erstmal darstellen auch als außerparlamentarische Bewegung, als Bewegung, die da jetzt auch nicht unbedingt den Weg sehen, dass man sozusagen eine politische Partei gründet. Inwiefern kann man da noch Unterschiede ausmachen zu diesem Rechtspopulismus? Ja, da gibt es natürlich Unterschiede in der Form, in der Organisationsform. Sie haben das schon angesprochen, nämlich der Bewegungscharakter versus dem Parteiencharakter, wobei man das nicht überbewerten darf, weil gerade rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien immer wieder sich als Bewegung versuchen darzustellen. Das hängt mit ihrem Anti-Institutionalismus zusammen, auch mit ihrer Frontstellung gegen die Parteien, gegen die liberale unterstrichen Parteiendemokratie. Es ist aber tatsächlich so, wenn man sich das dann genau anschaut und europaweit vergleicht, auch den Zulauf zu diesen Kundgebungen, Demonstrationen am 6. Februar, sieht man, dass überall dort, wo die extreme Rechte in Parteiformation erfolgreich ist, so wie in Österreich, all diese Versuche, egal ob sie jetzt Europäische Verteidigungsliga heißen, von England damals ausgehend, oder jetzt der weitere Versuch Pegida, dass all diese Versuche in Ländern wie Österreich, aber auch in Frankreich, wo die extreme Rechte, wie gesagt, in Parteiform institutionalisiert und erfolgreich ist, eher zum Scheitern verurteilt sind. Ja. Also ich würde sagen, dass diese Bewegungsform des Ressentiments und des vor allen Dingen antimuslimisches, rassistisches Ressentiment, das hier artikuliert wird, dass diese Bewegungsform in den Ländern erfolgreich ist, wo die extreme Rechte es nicht geschafft hat, sozusagen die Stimmungen quasi umzulegen auf parteipolitische Erfolge. Wenn wir jetzt sehen, es gibt eine europaweite Vernetzung von Pegida, es gibt auch Pegida-Ableger in anderen europäischen Ländern und es gibt ähnliche Bewegungen, wie kann man das vielleicht in so eine europaweite Entwicklung einbetten? Kann man sagen, dass es gegenwärtig oder sozusagen in den letzten ein, zwei Jahren so eine Art europaweiten Rechtsruck gibt? Unbedingt, aber ich würde diesen Rechtsruck schon früher datieren. Das ist ein längerer Prozess, der natürlich auch seine Ursachen hat in der hegemonialen Schwäche der Linken, beziehungsweise in ökonomisch-politischer Krisenhaftigkeit, die ja auch und vor allen Dingen in Europa schon länger dominiert. Was hier auch noch jetzt, wenn man die EU als Akteur, als Ganzes hereinnimmt, die EU, die ja gegründet wurde als politische Union, auch als Gegenthese zu Zweiter Weltkrieg, Auschwitz-Nationalsozialismus, was im Übrigen ja auch die damaligen Reaktionen der übrigen EU-Länder auf die Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich im Jahr 2000 verweist, die sogenannten Sanktionen, also wo die übrigen EU-Länder ihre Ablehnung einer Regierungsbeteiligung einer, wie wir sagen, rechtsextremen, wie es in Deutschland heißt, rechtspopulistischen Partei sich ausgedrückt hat. Das zum Beispiel, und das sieht man ja auch an den Reaktionen der Europäischen Union zu Ungarn, wo unter Fidesz Regierung, Verantwortung, die liberale Demokratie gerade in eine, wie Orban es selbst nennt, illiberale, also nicht liberale, eben auch national, das heißt völkische Demokratie unter Anführungszeichen, man muss hier wirklich mit Minkenberg von einer Ethnokratie sprechen. Und ja, das Schweigen der EU und auch der Europäischen Volkspartei, wo Fidesz ja Mitglied ist, das spricht, glaube ich, Bände und das zeigt, dass sich auch institutionell politisch die EU sozusagen an der Spitze oder als Institution verändert hat, nämlich wodurch, da würde ich die Osterweiterung 2004 vor allen Dingen verantwortlich machen. Wir sehen das auch in der Vergangenheitspolitik, wo einfach ja sozusagen zwei unter Anführungszeichen Erzählungen aufeinanderprallen mit all den Konflikten, was das bedeutet, vor allen Dingen in Osteuropa, hier auch in den baltischen Ländern ja nach wie vor sozusagen die Kollaboration mit dem Nazifaschismus nicht als solche gesehen und bezeichnet wird und nämlich nicht nur von Neonazis und Rechtsextremen, sondern auch von Regierungsparteien, sondern als anti-sowjetischer, anti-bolschewistischer Freiheitskampf. Das heißt, der Rechtsruck, der wie gesagt sozial, ökonomisch auch begründet oder motiviert ist, wenn man so will, und durch die Schwäche der Linken, hat auch einen institutionellen Ausdruck in der EU, in den Mehrheitsverhältnissen innerhalb der Europäischen Union. Ich würde gerne auch nochmal zu sprechen kommen auf Unterschiede innerhalb des europäischen Rechtsextremismus. Wenn man einen Blick zurück auf den Pegida-Aktionstag wirft, dann kann man sehen, dass die Mobilisierung in Kopenhagen oder in London, dass das doch eher ein Flop gewesen ist. Da sind jeweils nur so um die 100 Menschen zusammengekommen. In Warschau und in Prag sind aber jeweils mehrere tausend Menschen auf die Straßen gegangen. In Warschau war Tatjana Festerling, die führende Pegida-Aktivistin, selbst anwesend, hat da eine Rede gehalten. Das sieht jetzt erstmal so aus, als ob die Mobilisierung in den osteuropäischen Ländern da besser geklappt hat. Wenn man das vielleicht in Relation zueinander setzt, dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass zum Beispiel in Dänemark ja eine rechtspopulistische Partei die zweitstärkste Kraft ist. Aber vielleicht ist es doch sinnvoll, sich Unterschiede innerhalb der extremen Rechten in Europa anzuschauen. Würden Sie sagen, dass sich extreme Rechte bzw. Rechtspopulismus in Osteuropa und in Westeuropa, dass die sich voneinander unterscheiden lassen? Ja, die lassen sich in mehrerer Hinsicht unterscheiden. Grundsätzlich, bevor wir uns sozusagen die Formationen selbst anschauen, zu den Stimmungen, wir wissen, und das ist keine neue Erkenntnis, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Grad des Rassismus und des Vorhandenseins seiner Objekte unmittelbar quasi in der Wohnumgebung oder anders formuliert oder konkret umgelegt auch auf Pegida. Je weniger Muslime in der unmittelbaren sozusagen Wohnumgebung, desto höhere antimuslimische Rassismuswerte habe ich. Wir kennen das auch vom Antisemitismus ohne Juden, auch aus der Vergangenheit. Insofern, und wir sehen das ja auch in Deutschland, das, was sich jetzt auf europäischer Ebene zu wiederholen scheint, haben wir in den letzten Jahren in Deutschland beobachten können, am Beispiel von Pegida. Pegida eben bekanntlich ja tatsächlich nur wirklich erfolgreich war in Sachsen, also im Osten Deutschlands, also in Gegenden mit einer im Vergleich zu manchen Gegenden Westdeutschlands doch vernachlässigungswürdigen geringen Anzahl von muslimischer Wohnbevölkerung. Von dem einmal abgesehen, von diesem auch dann Ost-West-Gefälle, gibt es auch Unterschiede in der ideologischen Ausrichtung der extremen Rechten. Ich würde sagen, vor allen Dingen in Ost- und Südosteuropa ist sie mehr noch als im Westen, und da ist diese, wenn man so will, letzte Modernisierungswelle des Rechtsextremismus noch nicht abgeschlossen. Ich würde eher sagen, sie wird gerade eingeleitet, nämlich die, wie Karin Priester es nennt, antimuslimische sozusagen Modernisierung des Rassismus. Hier ist es vor allen Dingen noch der alte Rassismus, hier vor allen Dingen gegen Roma, der noch relevant ist, und natürlich der Antisemitismus, der ja innerhalb der westeuropäischen, jetzt nicht militanten extremen Rechten, sondern eher der weichen Formen oder des Rechtspopulismus ja zumindest auf einer deklamatorischen Ebene für überwunden erklärt wird, beziehungsweise im Fall der FPÖ, aber auch von Geert Wilders haben wir das in den letzten Jahren gesehen, ja sozusagen scheinbar, und ich betone das scheinbar, weil wenn man ein bisschen genauer hinsieht, erkennt man den Antisemitismus oder findet man den Antisemitismus nach wie vor, aber halt nicht mehr in dieser offenen, auch rassistischen Form, aber er wurde sozusagen auch überdeckt von einem Bekenntnis oder von einer Unterstützung Israels oder einer Parteinahme auf Seiten Israels im Rahmen eben des Nahostkonfliktes, wobei dieser Konflikt sozusagen verkannt wird, also er wird nicht als politischer und territorialer Konflikt gesehen von dieser jetzt unter Anführungszeichen scheinbar israel-solidarischen europäischen extremen Rechten, sondern wird als religiöser, kultureller Konflikt gesehen, und da wird dann Israel sozusagen als ein Vorposten des Westens, des demokratischen, freien, aufgeklärten, wie immer er bezeichnet wird, Westens gegen den Islam betrachtet und dementsprechend auch unterstützt. Ja, und da scheint mir doch aktuell auch noch der größte Unterschied zwischen Ost und West zu sein, nämlich der Grad des Antisemitismus. Aber ansonsten würde ich meinen, hat man sich da auch in den letzten Jahren auch inhaltlich angenähert, was vor allen Dingen auf osteuropäischer Seite erfordert hat. Und wir sehen das gerade im österreichischen Beispiel und hier an der neuen, oder so neu ist auch nicht mehr, ist auch mittlerweile schon 4-5 Jahre alt, Freundschaft oder Kameradschaft der FPÖ mit der slowakischen Nationalpartei. Eine Partei, die Beneš-Dekrete vor ein paar Jahren noch in den Verfassungsrang erheben wollte, für alle Zeiten als unabänderlich erklären wollte. Dementsprechend hat die FPÖ in ihrem Revanchismus darauf reagiert und diese Partei und ihren damaligen Anführer Jens Lothar wirklich alles geschimpft, was man jetzt auch nicht mehr zitieren will. Also das war schon wirklich auch untergriffig. Das ist jetzt tatsächlich Geschichte. Man sieht auch entgegenkommen. Das heißt aber auch von osteuropäischer Seite, dass hier ja der alte Revanchismus, der alte Nationalismus, wenn schon nicht überwunden zu sein scheint, aber doch zumindest zitiert ist, was, und das haben wir auch am 6. Februar gesehen, und da zeigen sich dann auch die Differenzen und auch die Missverständnisse noch nicht bis zur Basis, bis zu den Stiefeltruppen sozusagen der extremen Rechten durchgesprochen hat, als meines Wissens eine der Pegida-Demonstrationen jetzt nicht in Warschau, sondern ich glaube es war in Breslau, nicht zustande gekommen, weil polnische Rechtsextreme darin eine pangermanistische Mobilisierung gesehen haben, also Pegida nicht ganz zu Unrecht als deutsche Innovation gesehen haben und gedroht haben, da dagegen vorzugehen. Und darum, meines Wissens, wie ich gelesen habe, diese Demonstration dort nicht stattfinden konnte, aber nicht, weil es einen linken Protest gegeben hat, sondern weil Teile eben diese Modernisierung nicht mitgehen können oder wollen, da noch ja in dem alten, in dem Fall halt deutschfeindlich und Anführungszeichen Nationalismus verharren. Aber ich würde mal sagen, das wird sich in den nächsten Jahren weiter abschleifen, dieser nationale Partikularismus, weil man, wie gesagt, einen gemeinsamen Feind hat. Für mich bleibt am Ende so ein bisschen die Frage, was man diesen europäischen Rechtsruck, was man ihm sozusagen aus linker, fortschrittlicher, emanzipatorischer Perspektive entgegensetzen kann. Ich meine, die Antwort ist ja, irgendwie liegt die auf der Hand, wenn man sieht, dass die Rechten sich vernetzen, dann muss man sich selber auch international vernetzen. Aber was würden Sie denn sagen, muss man gerade beachten oder was steht gerade an, wenn man sozusagen was machen möchte gegen diesen Rechtsruck? Ja, na, Sie haben es ja auch schon angesprochen und die Linke sozusagen, oder formulieren wir es anders, im Unterschied zur extremen Rechten, die immer wieder auch dann zurückfällt in ihren Nationalismus, gäbe es ja in der Linken eine viel längere und vor allen Dingen glaubwürdigere Tradition in der Internationalität, in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, auch Solidarität natürlich, und die gilt es wieder sozusagen zu reaktivieren. Das Problem dabei ist aber, und da ist wieder die EU angesprochen, dass es sozusagen auf der einen Seite die extreme Rechte ist und ihre Erfolge und ihre erfolgreichen Mobilisierungen, die nach linken Antworten verlangen, aber es auf der anderen Seite auch, da bin ich wieder bei der EU als Institution, ein wichtiger Akteur ist in diesem Feld, die man hier nicht außen vor lassen soll. Was ich hier meine, das ist sozusagen die Kritik am europäischen Integrationsprozess, wie auch konkret erfolgt oder momentan in Stocken geraten ist. Ich habe vorher von so einer Zwischenstellung der EU gesprochen, eben ein Nichtstaat, von dem Etienne Balibar sagt, dass er notwendig nicht demokratisierbar ist. Und da müsste die Linke sozusagen schleunigst ja auch den Druck erhöhen, nämlich den Druck in Richtung einer Demokratisierung Europas. Tatsächlich ist ja der Souveränitätsverlust auf Ebene der Nationalstaaten nicht ausgeglichen worden durch einen, wenn man so will, Souveränitätsgewinn auf europäischer Ebene. Das heißt, sehr vieles an demokratischen Errungenschaften ist in diesem Integrationsprozess quasi in einem schwarzen Loch versenkt worden. Manche sprechen hier auch schon von Postdemokratie, von einem Rückbau des Demokratischen. Immer weitere Bereiche, wieder nicht ganz unbedeutende Bereiche in der Demokratie, nämlich die Wirtschaftspolitik, Budgetpolitik, sind aus dem politischen, demokratischen Zusammenhang sozusagen herausgelöst worden, zu Sachzwängen erklärt worden. Und diese Politik, diese technokratische Politik, sowohl der sozialdemokratischen als auch der christlich-sozialen Parteien, erfordert unbedingt auch auf europäischer Ebene eine linke, emanzipatorische Antwort, die meiner Meinung nach nur in Richtung eines europäischen Bundesstaates gehen kann, weil zumindest für mich die andere Möglichkeit, nämlich die Rückkehr zu einem Europa der Nationen, und das ist momentan das, was wir auch beobachten, keine Lösung sein kann, aber mir immer noch lieber wäre letztendlich, wie der momentane Zustand eben irgendwo dazwischen, dieser Nichtzustand, der wie gesagt nicht demokratisierbar ist. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Verlust am Demokratischen auch ein wichtiges Motiv ist der extremen Rechten, das ihre Erfolge erklären kann, vor allen Dingen die massenhafte Unzufriedenheit mit denen da oben, mit den Regierenden, die sich eben als schwach oder unfähig erwiesen haben und wo die extreme Rechte dann so mit Macht und Stärke und scheinbarer Politikfähigkeit darauf antwortet. Also das halte ich für vorrangig. Dazu kommen dann natürlich kleinere, wenn man so will, das passiert natürlich, das ist ja ein sehr großes politisches Projekt, aber dann ging es vor allen Dingen darum, auch vor Ort auch grenzüberschreitend sich zu vernetzen, kleinere Initiativen zu setzen. Und gerade hier in Österreich wissen wir zum Beispiel die Vernetzung jetzt der Linken, der antifaschistischen Linken nach Ungarn beziehungsweise Slowakei und Tschechien ist quasi inexistent. Ja, und das halte ich auf der einen Seite ja für einen Skandal, aber auch für politisch höchst gefährlich und problematisch. Also dass die Rechte hier wirklich, zumindest jetzt wenn man Österreich, Ungarn, Slowakei und Tschechien sich anschaut, hier grenzüberschreitend besser vernetzt ist und zusammenarbeitet, wie das die Linke tut. Und ich denke mal, das kann auf Dauer kein Zustand sein, weil er die Rechte begünstigt und stärker macht.